Radio Kiefenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Mit 123 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor. Nothing on me. Of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Don't give it to you.

ihn verlässt. Du sagst, du liebst jetzt eine andere Band. I'm sorry, I don't understand. Auch wenn die letzten Jahre schwierig waren, das haben die denn schon, was wir nicht haben. Versteh ich schon, du hast dich halt allein gefühlt. Und nach einer langen Zeit ein leichtes Spiel. Dich einfach wieder mal nur zu berühren. Du lässt dich nur verführen, um irgendwas zu spüren. Aber nur wir wissen, was du wirklich brauchst. Klingst du beschissen, kriegen wir dich auf. Und geht's dir besser, waren wir auch dabei. Klar, das ist ausgereicht, aber wir brauchten Zeit. Wir mussten weiter noch ein bisschen um die Häuser ziehen. Wir wussten beide eine Beziehung, richtig neue Ideen. Wenn wir zusammen nicht ein Spitzenteam, das haben wir nicht verdient. Wir haben die Hits geschrieben. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me, seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke you blind. The lust will choke your mind. be cautious. People tell me not to lose my self-control. People tell me to be flawless. People tell me not to let myself evolve. Von heute, der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. I'm traveling on my own, straight to a place still unknown. I let the breeze fill my soul, and the sun will guide me home. Yeah. realized what life means. Cause all that was meant to be, just to find the missing piece. Thank you.

Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Opportunities, am I a part of the Forget about the past, you're not out of mind. Now this world you'll find answers to your pain. You won't make it in. You tasted the pain of losing someone who broke your chains. Don't even look back at this wasted moment's cross. You're to anybody used to be, so not to blame, you should be free. You watch it fall as you can see, you start the game. You tasted the pain of losing someone who broke your chains. Don't even look back at this wasted moment's cross. You're to anybody used to be, so not to blame, you should be free. You watch it fall as you can see, you start the game. Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf.